Wenn aber ein Mitglied der Sippe ein anderes umbringt, hat es sein Recht auf Zugehörigkeit verspielt. Es muss ausgeschlossen werden. Wenn es dennoch weiterhin in der Sippe verbleibt, geht an seiner Stelle oft ein anderes Mitglied, meistens wieder ein Kind. Daher ist Milde gegenüber dem Mörder Härte gegenüber einem unschuldigen Kind. Übrigens gilt das auch für Morddrohungen und Mordversuche. Abtreibungen aber fallen nicht unter dieses Sippengesetz, obwohl sie für die Eltern persönlich manchmal ähnliche Folgen haben. Abgetriebene Kinder werden aber in der Regel nicht von anderen Kindern vertreten. Auch andere Mörder verlieren ihr Recht auf Zugehörigkeit. Vielleicht, weil in der Seele die Ordnung der Blutrache noch unbewusst weiterwirkt. Ihr Ausschluss wäre dann eine Wiedergutmachung an das System des Opfers. Auch hier gilt, wenn der Täter nicht geht, geht für ihn oft ein Unschuldiger und wieder meistens ein Kind.